Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 538. Titel? Unbekannt. Weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch was überlegen? Tja, so ist das. Heute wird's, denke ich, kurz werden. Ja, ich weiß, das sage ich immer. Aber ich denke, heute wird's wirklich kurz werden. Ich habe das schon in der Rios Wochensicht heute gesagt. Es war diese Woche eine Katastrophe mit den Tech News, ja, also, weiß nicht, was da los ist, oder habe ich immer weniger Interesse an dem Thema, ich weiß es nicht, weil, also mir kommt es jedenfalls so vor, als momentan nichts mehr Interessantes, kommt. Ich muss mal gucken, ob ich da vielleicht nochmal meine Quellen checken muss oder so, ja, aber langweilig. Ja, langweilig. So sieht es aus. Auch wenn ein paar Nachrichten zum Beispiel was anderes vermuten lassen, und zwar zum Beispiel, dass Samsung sich jetzt dem Kampf angeschlossen hat von Huawei, ja, und sich gegen die Vereinigten Staaten hier gegen diese Handelsrestriktionen zur Wehr setzt, ja, so möchte man das gerne sehen, ja, und macht dann großes Fass auf. In Wirklichkeit ist es was ganz anderes, von daher ist das nur ein, wie man so schön sagen, Führersieg, also Samsung hat jetzt von der USA die Erlaubnis bekommen, weiterhin Teile an Huawei zu liefern. Das betrifft vor allem die Displays beispielsweise, die natürlich Huawei dringendst braucht für ihre Smartphones. Ja, also zumindest das ist mal gesichert. Aber, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, da bekommt ein südkoreanisches Unternehmen, ja, bekommt von der USA gnädigerweise erlaubt, dass sie was an Huawei liefern darf. Das ist ja Realsatire schon, ja. Also so langsam platzt mir die Hutschnur. Ja? Nichtsdestotrotz, viele weitere Firmen haben da auch eingestimmt in dieses Vorgehen, so dass eben auch weitere Chip-Hersteller mit Huawei Geschäfte machen dürfen, ja, natürlich vorwiegend amerikanische Chip-Hersteller, ja, ganz klar, aber immerhin, es sieht wohl so aus, als ob sich so langsam, aber sicher die Probleme etwas lichten, das heißt, man kriegt wieder Displays, man bekommt wieder Chipsätze, das heißt, die Übergangszeit, solange China eben die Prozessoren auch selbst herstellen kann in der Generation, wird es dann wohl auch keine Schwierigkeiten mehr geben, denke ich. Naja, Schwierigkeiten mehr geben ist wieder so eine andere Geschichte, aber auf jeden Fall wäre es dann möglich, dass sie eben ihr Line-Up da weiter fahren können. Ja. Das wäre ja schon mal eine gute Sache und es sieht gut aus. Ja, momentan scheint die Zeit wieder für Huawei zu arbeiten. Ja, und am 3.11. Wird sich zwar für Huawei erstmal nicht viel ändern, glaube ich. Allerdings könnte die allgemeine Stimmung, die allgemeine Atmosphäre sich deutlich verändern. Ja. Es werden dann vielleicht eher Kompromisse gefunden. Diese Erlaubnisse hier auf der USA kommen einfach deswegen zustande, weil die amerikanischen Firmen natürlich massiv Schaden erleiden durch diesen Blödsinn, Huawei zu bannen. Ja, vollkommener Quatsch ist das. Eine PR-Veranstaltung eines Populisten ist das. Ja, dass sowas überhaupt möglich ist, ist schon ziemlich traurig. Aber man sieht ja selbst, alles rotiert frei und das Problem ist mit Donald Trump nicht gelöst. Egal wie die Wahl jetzt am 3. ausgeht, das Problem ist nicht gelöst. Die USA ist das Problem an sich. Da muss viel an Reformen gemacht werden in den USA, dass das hier nicht mehr passieren kann. Und ich weiß nicht, wie das vonstatten gehen soll. Unter beiden wird es sicherlich auch nicht gehen. Ja, aber er hat ja auch schon klar gemacht, ne, der Feind ist Russland und China. Das sagen auch die Mehrheit der Demokraten, also die demokratischen Politiker, wie das die Bevölkerung sieht, weiß ich nicht, aber die sind so gut aufgehetzt. Ich denke, die, ja, also ich sag mal, wenn ich das so auf verschiedenen Social Networks lese, da ja, wird offener Atomschlag gegen China und gegen Russland gefordert. Ich meine, dass die Leute natürlich immer alle Tassen im Schrank haben, ist ja klar, aber okay, das ist wieder steht wieder auf einem anderen Blatt. Huawei kann in dem Sinne natürlich dann davon profitieren, dass hier sie doch eben irgendwie an Teile noch rankommen, bis sie eben in China ihre eigene Produktion der Prozessoren, der Teile aufgebaut haben. Das heißt, man kriegt hier noch eine gewisse Atempause jetzt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das Huawei aber nicht aufhalten wird, eben auch und ganz China nicht aufhalten wird, dass sie daraus ihre Lehren ziehen. Die werden in Zukunft alles selbst produzieren und damit wird der Weltwirtschaft insgesamt jede Menge Geld verloren gehen. Deswegen wird das noch weite, weite Konsequenzen mit sich bringen, diese Dummheit, die die USA da gemacht haben. Das werden wir noch sehen. Aber wie gesagt, auch das ist noch ein bisschen in der Zukunft. Und wie immer, ja, will man ja das, was in der Zukunft sozusagen ist, noch, da will man noch nichts davon wissen. Da verschließt man gern die Augen davor. Und deswegen machen wir das auch, ja, und sagen, okay, also your way, klasse, super, jetzt kriegen die wieder Displays, sie kriegen wieder Chips und damit kann es dann so auf Sparflamme erstmal weitergehen. Das ist natürlich für so ein Unternehmen wie Huawei schon ein ziemlich harter Schlag und das wird auch nichts daran ändern, dass Huawei seinen ersten Platz verliert. Ja, spätestens im Januar ist es dann vorbei mit dem ersten Platz. Ne? Und ja. So sieht's aus. Das neue Oppo Phone, das wird zumindest mal bis jetzt hat es keine Probleme, an die Chips ranzukommen, auch wenn es eine chinesische Firma ist, na, ganz klar. Aber das weiß man ja nie. Ja. Ruckzuck sind die auch auf so einer Liste. Ja, was nicht? Vielleicht, wenn jemand, was weiß ich, die Tochter vom Firmenchef macht Urlaub in den USA, ja, und stolpert über einen Bullfrog, ja, und dann wird auch Oppo gesperrt, ja, kommt auch Oppo auf die Bannliste, ne, wegen dem Frosch. und ja, das weiß man natürlich nie hier bei solchen Verrückten. Aber auf jeden Fall, Qualcomm hat hier den Chip geliefert für das neue Oppo-Phone, das in der Mache ist, nämlich ein Snapdragon 875. Und da wird ja viel sich davon versprochen, von diesem Chip. Das ist ja das neue Aushängeschild sozusagen von Qualcomm. Da gab es jetzt erste Tests mit dem Kirin 9000, das ist der aktuelle Prozessor von Mate 40, habe ich mir dreimal gelacht, ja. Ist in der Prozessorleistung nur minimal performanter als der Kirin 9000, als der aktuelle Chip, ja. Und bei der GPU verliert er sogar gegen den aktuellen Kirin 9000 Prozessor. Und damit muss ich sagen, zeigt sich mal bis zum Schluss, ja, wo die überlegene Prozessor-Power ist, nämlich bei Huawei. Aber damit ist ja jetzt erstmal Schluss, weil bestenfalls bekommen die eben dann auch in Zukunft einen Snapdragon 875 und fertig. Genau. Das neue Oppo-Phone hingegen, das wird sehr, sehr interessant werden, denke ich. Man weiß jetzt noch nicht viel davon, oder man weiß eigentlich noch gar nichts davon, außer eben, dass dieser Chipsatz benutzt werden soll. Bis zu 3,2 Gigahertz Geschwindigkeit, Taktfrequenz soll eben hier möglich sein. Und ich bin eigentlich guter Dinge, dass Oppo das auch ausnutzen wird. Ist jetzt eben von dem Leakster Digital Chat Station herausgekommen, der eigentlich immer richtig liegt. Man darf also gespannt sein, wie das neue Oppo-Phone dann letztendlich, was für Daten das haben wird. So, dann habe ich was gesehen, das wäre fast aufregend gewesen. Ja, fast aufregend. Ich habe schon Kribbeln gemerkt. Bei XDA gibt es ein von diesen, von dieser, sag ich mal, Community, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, auf jeden Fall, irgendjemand bei XDA hat ein Smartphone entwickelt. Pro 1X nennt sich das Ganze. Ja. Und es gibt's über Crowdfunding, ja, bei Indiegogo, kostet $679. Ihr könnt das eben auch recht günstig bekommen jetzt, wenn ihr euch beeilt. Dann müsst ihr euch aber sehr beeilen. Die Tatsache, dass es über Indiegogo geht, ist ja erstmal, war erstmal nicht beunruhigend. Die Daten haben sich auch gut angehört. Gut, ein Snapdragon 835, ja, okay, gut, ne? Was soll's, ja, Prozessor ist nicht alles. Wichtiger waren die 8 GB RAM und 256 GB Storage. Nur diese Version gibt's. Wunderbar, klasse, HDMI Out, USB-C, Dual 5 Megapixel, 12 Megapixel und 5 Megapixel Kamera, 8 Megapixel Front-Facing Shooter. Und von Werk aus ist da drauf Lineage OS installiert. Oder Lineage oder wie man das auch immer aussprechen will. Ja. Und damit ein alternatives System. Open Source, frei von Spy-Software von Google, ja, und vollständig modbar. Aber das ist noch nicht alles. Man kann auch Ubuntu Touch OS drauf installieren und ein reguläres Android, ja, wenn man das will. All das ist möglich. Und es ist eine physische Tastatur dran. Ja. Ist zwar ein QWERTY-Keyboard, also die US-amerikanische Version davon, leider nicht die deutsche Version erhältlich, aber das ist ja auch wurscht. Warum, werde ich euch dann auch gleich sagen. Und das ganze Paket ist natürlich super toll. Ja, also ich habe gedacht, wow, endlich mal wieder ein innovatives, cooles, neues Phone. Die haben auf die Community auch gehört mit verschiedenen Sachen, die da eben drin sind. Beispielsweise auch ein 3,5 mm Klinkensteckeranschluss, ja, was eben die Community vehement gefordert hat. Ja, das HDMI-Out ist auch gut. Man kann das damit quasi an einen Monitor anschließen und schon wupp, kann man Ubuntu-Touch tatsächlich nutzen. Schönes Ubuntu, Wahnsinn. Alles wunderbar, bis ich zu dem Punkt gekommen bin. Warum gibt's eigentlich immer irgendein Problem? Hier ist das Problem, dass man das nur bei Indiegogo bekommen kann. Man kann das hier nur bestellen innerhalb dieser Crowdfunding-Aktion. Und danach wird es dieses Telefon nicht mehr geben. Ja. Also das Pro 1X Early Bird 256 GB kostet €617. Könnt ihr bestellen, wie gesagt. Die Problematik ist eben, wenn diese Crowdfunding-Kampagne hier vorbei ist, wird es dieses Phone nicht mehr geben. Und also man kann es nicht mehr kaufen. Fertig. Ja, das steht hier bei XDA explizit drin. Ja, das gibt es nur über diese Aktion. Und da ist eben genau das Problem. Das ist doch ein totes Gerät. Ich verstehe sowas nicht. Warum macht man denn sowas? Ja. Warum macht man denn sowas? Man kann es nicht mehr kaufen. Das heißt, das Teil, das ist dann, das ist Stillstand, Stillstand pur. Ja. Also, man hat hier dann das Gerät, okay, das wird nicht mehr weiterentwickelt. Dann kann man nur hoffen, dass es eben noch lange genug Software-Updates gibt und so weiter. Ich bin zwar guter Dinge, dass bei XDR auch das tatsächlich eine ganze Zeit lang gemacht wird. Nur irgendwann, wisst ihr, irgendwann wird es sich eben nicht mehr rentieren. Dann werden die Kosten für die und die werden massiv sein, ja, für diese Pflege von dem System werden einfach zu hoch sein und das war's dann. Während man mit einer Weiterentwicklung da deutlich bessere Aussichten hätte. Und auch die Unterstützung, ich meine, dann gibt es hier nur eine ganz begrenzte Stückzahl. Das Ding kann gar nicht erfolgreich werden, ja, weil mit dieser Stückzahl, da wird sich kein App-Entwickler auch nur Gedanken drum machen, dass seine Software da drauf läuft. Was soll man denn sagen, wenn dann, wenn irgendwas, wenn es irgendwo Probleme gibt, ja, wie oft habe ich das schon gemacht, ja, eine App funktioniert nicht richtig, Entwickler anschreiben, darauf hinweisen, der macht einen Patch, wunderbar. Was soll ich denn sagen? Ja, ich habe hier das Pro 1X von der XDA-Community, ja, und kannst du da mal was patchen? So, was ist denn das? Ja, was ist denn das? Und dann googelt der vielleicht und dann sieht er, dass es da ein paar tausend Geräte gibt und dann sagt er, oh, Entschuldigung, also das war's dann. Ne? Also, pff, Ende, da krieg ich schon nicht mehr eine Antwort. So geht es, ne? Also ich finde es äußerst schade. Also so ein Smartphone ohne Perspektive zu kaufen, das finde ich nicht okay. Nee, leider nicht. Also schade drum. Das wäre ein Teil gewesen, da bin ich wirklich in Versuchung gekommen, das zu kaufen, weil es ja auch vom Preis her noch in Ordnung ist. Ja. Zumindest wenn man jetzt noch bestellt, das Gerät wird teurer werden. Das geht wird später. Wenn das vergriffen ist, die erste Reihe, ja, die nächste Runde bei Indiegogo ist dann eben für $899. Das ist der volle Preis, der dann gezahlt wird. Und wie gesagt, man kann es nur, solange die Kampagne läuft, bestellen. Danach gibt es das Gerät nicht mehr zu kaufen. Blödsinn, ich finde es so schade, echt traurig. Ja, und das war's dann wieder mit der Aufregung von diesem Gerät und, ne? Nächstes Xiaomi statt ein großes Investment in dem Home-Business, Smart-Home-Business-Bereich, ja, da hauen die jetzt richtig rein damit. Sie gehen volles Risiko ein, Steckdosen, Rauchmelder, Bewegungsmelder, Smart-Home-Geräte, Lautsprecher und so weiter und so weiter. Wir wollen da jetzt groß einsteigen in diesen Markt. Ich habe keinerlei Bedenken, dass sie das in China auch schaffen werden. Außerhalb von China müssen sie sich allerdings noch ein ganz anderes Vermarktungskonzept einfallen lassen. Muss man natürlich auch sagen, sofern sie da überhaupt interessiert sind daran, denn bisher kommt es mir so vor, als ob sie kein Interesse daran hätten. Außerhalb von China. Ja. Schade eigentlich, weil so ein komplettes System zu erschwinglichen Preisen, das fände ich mal eine erfrischende Neuerung. Klar gibt es die Systeme bei uns, aber ich weiß nicht, die haben doch den, jetzt habe ich wieder fast Kraftausdruck gemacht, die haben doch den Hintern offen. Ja. Also, kannst du nicht begreifen, sowas, ja. Ich habe hier ein tolles Ring-Angebot, ja. Da kriege ich eine läppische Eingabestation, ja. Brauche ich nicht, weil ich habe ja meine Smart-Home-Geräte eigentlich alle schon da, egal, weiter. Und im Super-Sonderangebot, ja. Ein Türsensor, ein Bewegungsmelder und Eingabepad für 239 Euro. Entschuldigung, geht's noch? Also, das sind genau diese Sachen, wo ich denke, Abzocke brauche ich eigentlich von alternativen Firmen nicht. Da kann ich mir auch gleich ein richtiges Sicherheitssystem holen von einer Firma, die auch Garantie dafür gibt, dass es alles auch funktioniert. Ja? Teilweise kommt dann auch noch jemand, der das installiert. Ne? Also, da bin ich ehrlich gesagt nicht mehr dabei. Ja, so ein Quatsch, ganz ehrlich. Und Bewegungsmelder habe ich durch die Kamera, die gibt Alarm und so weiter und so weiter. Steuerung kann ich ganz komfortabel über den Echo machen beispielsweise und. Da muss schon was anderes kommen, nämlich hier sowas wie das von Xiaomi, ein Wassersensor, das kann man dann zum Beispiel in die Nähe von oder unter der Waschmaschine praktisch platzieren. Das heißt, man wird sofort benachrichtigt, falls irgendwie mal was passieren würde, ein Schlauch oder ein Leck in der Waschmaschine. Und dann würde das sofort Alarm schlagen oder auch, ne, zum Beispiel mal Badewanne überläuft oder ähnliches, ja, soll ja mal vorkommen. Die Rauchmelder, das ist immer wieder ein Problem hier, diese Rauchmelder, die machen mich verrückt, ja, immer diese Warnsignalen dann für den Akku zu wechseln, ja, und ja, also ich hätte das gern, vor allem, ne, nützt besonders viel, wenn ich nicht daheim bin, ne, und es geht irgendwo bei mir der Rauchalarm los, ja, irgendwas fängt an zu kugeln, ne, nützt mir sehr viel, kriege ich gar nichts davon mit, komm heim, ist die Bude abgebrannt, ne, so, und bei dem Teil unterwegs, Handy, Alarm, Feuerwehr anrufen, zack, ja, da ist vielleicht noch was gerettet. Türsensoren, Kameras, Temperatur, Messgeräte, ja, die man dann positionieren kann, so dass man einen kompletten Überblick über den Haushalt auch bekommen kann, das alles halt zu vernünftigen Preisen. Wie vernünftig, weiß man noch nicht. Allerdings darf man da erwarten, dass Xiaomi da einiges im Petto hat. Ob das, wie gesagt, dann jemals in Deutschland auf den Markt kommt, steht wieder auf ein andere, steht wieder auf einem anderen Blatt. Keine Ahnung. Ist nur frustrierend. Ganz ehrlich. Aber das war die Woche der Frustration letzte Woche. Ja. Also, was da alles passiert ist, nicht nur im Elektronikbereich, ja, sondern mit meinem Füller, mit meinen Füllern ist auch sowas passiert, ja, ein Pilot-Füller aus Japan importiert und festgestellt, ja, ist halt im Vergleich zu den billigen chinesischen Füller doch nur Schrott, ne, zumindest der eine, ich habe noch ein paar andere Pilots, die gehen, ja, aber also holt euch niemals einen Pilot Explorer, ja, werdet ihr wahnsinnig werden, also ich finde das Ding, das hat eine Feder, der billigste China-Füller hat eine bessere Feder als der, wunderbar, ich weiß auch nicht, was bei Pilot los ist, ja, und dann, ne, andere Dinger geholt, ja, mehrere hundert Euro Füller, Pilot, ne, geguckt, na, Feder falsch eingebaut, nicht zentriert, ja, also, bisschen schwierig zu erklären, das ist so ein Nock Fountain Pen, ja, und da ist es so verdreht gewesen, ja, konnte man also nicht mit richtig schreiben, musste ich wieder zurückschicken, ja, und dann habe ich einen Ersatz bekommen. Da ist die Feder richtig eingebaut, schreibt gut, ja, schreibt ein klein wenig besser als der 3 Euro Jinhao X750, ja, hat nur 200 Euro gekostet, wunderbar. Gut, also, ne, so viel zum Thema Frust, ne, mit was ich mich darum plag. Wenigstens eine Nachricht hat mich noch ein bisschen gefreut, wobei, ach, momentan bin ich so negativ eingestellt, ja. Und ich glaube auch zu Recht in dem Falle, es wurde jetzt eine Liste veröffentlicht von Huawei, wer das EMUI 11 Beta, die Beta-Version bekommt. Und knapp 30 Geräte werden da in den Genuss kommen und tatsächlich ist das V20 bei uns Honor View 20 auch dabei. Und zwar soll das noch in diesem Monat, ja, im November also, hier an die Geräte zumindest mal starten, die Auslieferung. Und das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Nur wird das auch in Europa kommen? Das ist nicht bekannt. Weil, wie gesagt, also das V20 entspricht dem View 20. Bei uns heißt das V20 eben View 20. Vielleicht haben die gedacht, wir können das nicht so mit diesen Buchstaben und so. Ja, bei uns muss schon ein Wort sein oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall heißt es eben, dass das in China ausgeliefert wird, noch lange nicht, dass es auch in Europa ausgeliefert wird. Von daher Freude, dann Skepsis und jetzt bin ich eigentlich schon fast wieder der Meinung, dass das sinnlos ist, sich darüber zu freuen, weil das wahrscheinlich auch Ja, nicht groß zu nicht groß zu uns kommen wird, vermute ich mal. Ne? Also nicht offiziell. Und naja, chinesische Beta-Version hier installieren. Ja, deswegen. Ne? Ich weiß nicht, irgendwie. Ich sehe da gerade, ich bin unglaublich hier. Ich darf einfach nicht die Kommentare lesen. Also, was da alles geschrieben wird, das sieht man so richtig, ne? So diese Red Hats aus zum Westen, ne? Wenn die da unter Artikel von chinesischen Smartphones oder chinesischen Firmen Sachen schreiben, eigentlich müssten die, also, weiß nicht, offener Rassismus ist schon ziemlich heftig, ne? Naja, okay, was soll's. Wenn die chinesische Firmen als Copycat beschimpfen, weil es ja amerikanische Firmen überhaupt nicht auf die Reihe kriegen, ne? Die bringen dann solche Peinlichkeiten raus wie Google mit dem Pixel 5, ja, habe ich mal kaputt gelacht die Woche deswegen. Immerhin ein etwas Lustiges, ja, mit diesem Pixel 5. Aber ich möchte da gar nicht drauf eingehen. Das könnt ihr noch lesen in den Tech News. Ja, das ist mir einfach zu blöd, über diese Verunglückung Pixel zu sprechen. Ja. Aber na, so ist es halt, wenn es die amerikanischen Firmen nicht auf die Reihe bekommen, müssen sie eben die chinesischen machen. Ne? Die können das. Kirin 9000 GPU Performance, ja, eben schon mal angesprochen. Im Moment der schnellste Prozessor auf dem Markt. Aber nicht nur ein bisschen schneller, sondern mit mehr als 50% mehr Leistung als der nächste verfügbare Prozessor ist der Kirin die absolute, unangefochtene Nummer 1 in Sachen Performance. Tja, so sieht das aus. So performant sogar, dass eben der neue Snapdragon, ich habe es schon mal angesprochen, der neue Snapdragon, der erst noch rauskommen wird, ja, nur in etwa gleiche Leistung hat wie dieser Kirin 9000. Das ist das, was wir auch schon in den letzten Jahren beobachtet haben. Kirin ist vorbeigezogen, ist jetzt immer eine Stufe voraus. Naja, immer, wie gesagt, die Einschränkung, das war natürlich jetzt mal. Kirin 1000 ist der letzte Kirin-Prozessor, den es eben für Huawei geben wird. Das ist nun mal so. Das wird sich auch wahrscheinlich nicht ändern. Und deswegen wird natürlich diese Führung abgegeben werden, wieder an Snapdragon vermutlich. Ja. Und zwar ist MediaTek auch dabei, einen High-End-Prozessor zu machen. Die haben jetzt gerade angefangen mit den wirklichen Top-Prozessoren. Da wird in den nächsten, also im 2021 wird von MediaTek ein richtiger Hammer kommen. Ja. Aber ich denke, dass da Snapdragon auf jeden Fall im nächsten Jahr noch die Nase vorn haben wird gegenüber dem MediaTek. Vielleicht 2022 mal gucken, aber das ist ja noch in weiter Ferne. Ja, was soll ich sagen? Wird dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis wir die neue Huawei Fast Charging Technik mit 200 Watt bekommen werden. Die ist aktuell ja, in den Laboren von Huawei verfügbar. Das sollte wohl auch die neue Charging-Technologie werden für die Geräte, die jetzt nach dem Mate 40 kommen. Nur man weiß ja nicht, welche Geräte kommen, ja, und ob dann diese Technik auch verbaut werden kann. Alles ist ja noch in der Schwebe, auch wenn es jetzt, wie gesagt, ja diese Woche positive Nachrichten gegeben hat, dass doch etliche Hersteller wieder Ausnahmegenehmigungen bekommen haben und weiter an Huawei liefern dürfen, so wird das doch eben einen großen, großen Einschnitt mit sich bringen. Also, ja, der beste Prozessor nur noch eingeschränkt verfügbar. Verschmerzen tue ich das schon, weil ja, wie ich das letzte Woche gesagt habe, das Mate 40 ist vom Preis her jenseits von Gut und Böse. Bei der Telekom habe ich es allerdings gesehen mit einem Vertrag für 400 und ein paar zerquetschte, ja. Also mit Vertrag, ja, 24 Monats Vertrag. Von daher, ja, es ist zumindest für die Vertragskunden greifbar. Ich würde keinen Vertrag abschließen, deswegen, wenn man es ausrechnet, kommt man nämlich da leicht auch über die Grenze, was das kostet. Ja. Also es ist alles sehr, sehr kritisch. Aber immerhin schön, dass Telekom auch das Mate 40 in seinem Sortiment hat als Vertragshandys, und das heißt, die Telekom lässt sich hier nicht beirren und hat auch hier die Huawei Mate Handys auch ohne Google im Angebot. Das finde ich sehr, sehr schön. Lenovo hat sein Legion Pro Gaming Smartphone jetzt gezeigt in einer transparenten Version. Das finde ich besonders schön, und das kriegt man irgendwie das Feeling, man kann die Power sehen. Ne? Das ist natürlich ein Unsinn, aber es sieht wirklich faszinierend aus, das Ganze. Allerdings hat auch das natürlich seinen Preis, ja, wobei so in der kleinsten Version ja eigentlich noch okay ist. Circa $500 kostet das, 8 GB RAM, 128 GB Storage, ja. Die große Version mit 12 GB RAM, 128 GB Storage kostet dann 557 Euro, und mit 256 GB Storage, 12 GB RAM, $600, ja, und dann die größte Version, die ist mit 16 GB RAM und 512 GB Storage eigentlich mit 857 Euro auch noch im guten Bereich. Also, ja, wenn ich mir das angucke, 12 GB RAM, 256 GB Storage, das ist so die Top-Ausstattung vom Mate 40 Pro Plus. Ja. Und dann kostet das 600 Euro. Das Mate 40 Pro Plus kostet aber 1.299 Euro. Also das ist mehr als das Doppelte, was das Lenovo Legion Phone Duel hier kostet, und das ist ja ein Wort. Also da kann man nicht sagen, dass das ein schlechter Preis wäre. Und jetzt hier diese die Rückseite quasi so transparent, zumindest ein Teil der Rückseite transparent, das finde ich äußerst gut und richtig, ja, wie gesagt, man meint, man könnte die Power sehen bei dem Gerät. Ja, nicht schlecht. Cool. Nun ja, wie auch immer, das Gerät werde ich wahrscheinlich auch nicht in den Händen halten, und deswegen gehe ich jetzt mal hier hin. Ach ja, genau, apropos Mate 40, genau. Das ist zwar schon in einigen Ländern gestartet, aber in China, da ist es jetzt gestern offiziell released worden, ja, gestern offiziell rausgekommen, und tja, in genau 11 Sekunden waren alle Geräte weg, die es gab. Okay, in 11 Sekunden. So könnt ihr euch also auch das vorstellen, wo da die Probleme liegen. Natürlich ist klar, ich habe es auch schon gesagt, die Stückzahlen werden im Vergleich zu den anderen Geräten extrem gering sein. Von daher wundert es mich natürlich nicht, dass die so schnell ausverkauft waren. Trotzdem ist es ein beachtliches Statement, sage ich mal. Ja, aber ich habe es in China auch nicht anders erwartet, weil da gibt es seit eh und je keinen Google-Services auf den Smartphones. Die sind ein bisschen cleverer, die brauchen sowas nicht. Und ja, von daher okay. Bei uns wird es die sicherlich noch geben. Sofern Europa dann auch genug Stückzahlen bekommt, denn die werden das natürlich hier sehen, und wenn das in China so stark nachgefragt wird, dann gibt es eben, schätze ich mal, insgesamt dann weniger für den europäischen Markt. Weil die in Europa auf Lager legen, ist sinnlos, wenn sie woanders da gebraucht werden. Hier muss natürlich Huawei vermutlich die jonglieren, damit überhaupt die Leute, die eins haben möchten, auch eins bekommen. Ja. Letzte Woche habe ich noch was erzählt wegen dem Honor V40, ja, was wird denn da passieren? Gibt es überhaupt ein V40 wegen dieser ganzen Situation, wegen dieser ganzen Lage? War das für mich nicht so ganz eindeutig. Ja. Aber jetzt die News, es wird kommen. Ja. Das V40 wird in zwei Versionen ausgeliefert werden, und zwar einmal mit einem MediaTek Dimensity 1000 Plus Prozessor und einige andere mit einem Kirin 9000 Prozessor. Das ist das, was ich gesagt habe. Normalerweise basiert ja diese View-Reihe auf dem aktuellen Mate-Gerät, ja, also wie das View 20 auf dem Mate 20 basiert hat, ja, nur eben günstiger, natürlich auch Kameraänderungen und so weiter und so weiter. So war es beim V30, das es bei uns ja nicht gab, und wird jetzt beim V40 ebenfalls wieder so sein, das basiert eben auf dem Mate 40. So. Nur, wie ja allgemein bekannt ist, es gibt nicht genug Prozessoren. Also jetzt ist klar, was gemacht wird. Es gibt eben auch eine Version mit Dimensity 1000 Plus Prozessor. Nun bezweifle ich ganz einfach, dass der leistungsmäßig in die Nähe des Kirin 9000 kommt. Das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Also bleibt natürlich die Frage offen, was wird da gemacht werden? Gibt es dann ein V40 und ein V40 Pro? Ja. Oder werden die das regionsweise anbieten? Das hat ja Samsung immer so gemacht. Die eine Region hat den Exynos-Prozessor bekommen, die andere Region hat den Snapdragon bekommen. Könnte also sein, dass hier auch passiert, dass zum Beispiel Europa vielleicht die Kirin-Version bekommt oder die MediaTek-Version, und in China gibt es eine andere Version von diesem Gerät. Durchaus möglich. Ich würde mir beide Versionen holen, also das heißt, egal, mir wäre das egal, was für ein Chip drin ist. Ich bin ja MediaTek-Fan, von daher würde ich die etwas geringere Leistung dann schon in Kauf nehmen, kein Problem. Ja. Die andere Ausstattung ist ja wesentlich wichtiger, leider ist da noch nicht viel zu hören, aber da hoffe ich doch, dass auch das V 40 dann vielleicht mit 12 GB RAM ausgestattet ist, ja, statt nur mit 8 GB, oder zumindest einen größeren Storage hat, ja, vielleicht 8 GB mit 512 GB Storage, ja, das wird man dann sehen. Angeblich soll das auch ein 120 Hertz Bildwiederholfrequenz haben und eine 50 Megapixel Kamera. Und 66 Watt Fast Charging, aber mehr ist noch nicht bekannt oder gerüchteweise eben hier bekannt. Ja, also das würde ich beobachten. Die Preise, da bin ich jetzt ja auch skeptisch geworden, weil Honor haut auch jetzt momentan gerade mit den Preisen ziemlich um sich. Mag wohl auch damit eben zu tun haben, dass die davon ausgehen, dass sie eh nicht so viel Geräte kaufen, und dann eben zu gute Preise wird ja nichts bringen. Also passen sie die Preise natürlich an, so kann ich mir das vorstellen. Vermutlich auch ein Grund, warum das Mate 40 so extrem teuer ist. Ja, okay. Kann man eben auch nichts groß machen dagegen. Wenn es nicht genug Geräte gibt, tja, dann braucht man es auch nicht super günstig zu verkaufen. Ne? Weg gehen sie eh alle. Tja, ist halt so. Lootboxen sind illegal in den Niederlanden. Ich hoffe wirklich, dass es auch europaweit hier jetzt mal Maßnahmen auf den Plan ruft. Ein niederländisches Gericht hat jetzt Lootboxen generell als illegales Glücksspiel erklärt und Electronic Arts muss jetzt 10 Millionen Euro Strafe zahlen, ja, und muss Lootboxen endgültig verbannen aus ihren Spielen. Das darf nicht mehr angeboten werden. Und das finde ich richtig. Das, diese Diskussion gab es schon in der EU und eigentlich sollte ja das auch so gehandhabt werden. Ja, und ich habe nichts dagegen, wenn die Firmen mit ihren Spielen Geld verdienen wollen, aber ich will entscheiden können, was ich kaufe. Alles andere ist pure Abzocke, ja, wenn ich hier auf gut Glück eben, ja, Lootboxen kaufen muss, bis ich dann endlich das gewünschte Objekt bekomme. Das ist nicht nur gemein, sowas, sondern, so wie das niederländische Gericht jetzt festgestellt hat, das ist illegales Glücksspiel und damit verboten. Schluss, aus, Ende. Und ich hoffe, wie gesagt, dass das auch in anderen europäischen Ländern jetzt hier Kreise zieht und auch, dass auch Deutschland hier jetzt mal vorgeht gegen solch ein Verhalten und auch aktiv beispielsweise in Games im Play Store beispielsweise vorgeht. Auch das ist ein sehr großes Ärgernis. Die Tatsache, dass diese Software in im Play Store angeboten wird, heißt noch lange nicht, dass sie da ausgenommen sind davon. Und was hier an Lootbox Games und knallhart Betrugsgames, ja, meiner Meinung nach, auf dem Markt ist schon ziemlich heftig. Und da muss auch dagegen gegangen werden und da muss auch Google dann diese Games entweder sperren oder die Anbieter müssen eben dieses Lootbox-System entfernen und stattdessen ein anderes System einfügen, wo man sich dann eben die Gegenstände kaufen kann, ja, die man gerne hätte, ja. So ist das. Ich weiß gar nicht, wo ist das Problem? Stellt euch mal vor, ihr geht in einen Elektronikladen, ja, und ihr wollt einen neuen Fernseher kaufen. So, dann kauft ihr Kisten, zu eine Kisten, wo ihr nicht erkennen könnt, was drin ist, ja. Und müsst ihr so lange Kisten kaufen, bis ihr die Kiste erwischt, in dem euer Fernseher drin ist, den ihr haben wollt. Das, würdet ihr das machen? Nö. Ja, warum wird es denn eben hier auf solchen Games gemacht? Ja, ganz einfach, weil da die Verführung zu groß ist. Und deswegen, das ist dann eben Glücksspiel. Ja, und das darf eben nicht sein. Ja. Da müssen die Leute auch davor geschützt werden. Vor so einem Betrug. Ja, ganz klar. Ja, also wie gesagt, hoffentlich zieht das Kreise. Mal sehen, in Deutschland dauert ja alles ein bisschen länger hier bei solchen Sachen. Ne? Man weiß nicht, was da immer das Problem ist. Wobei, ne, da wird ja jedes Land wird ja wieder eigene machen. Das gibt es ja sowieso schon, ein Glücksspiel, ne? In Schleswig-Holstein sieht wieder ganz anders aus. Ne? Kennen wir ja alle von der Fernsehwerbung. Ne? Nur gültig für Personen mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein. Bla bla bla. Ne? So, also, weiß nicht, gibt es Deutschland eigentlich noch? Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Wenn ich mir so das Ganze angucke da in der letzten Zeit, ne, mit diesen, wie viele Befugnisse die einzelnen Länder haben, da frage ich mich, haben wir jetzt schon wieder so einzelne Länder? Also Baden-Württemberg, fangen die irgendwann noch einen Krieg an, so Krieg Baden-Württemberg gegen Rheinland-Pfalz, ne? Und Bayern kommt dann und macht Bleide Blatt oder sowas. Irgendwie, also, das ist so absurd, ja. Ich frage mich wirklich, ob wir noch eine deutsche Regierung haben oder ob das nur noch Kleinstadterei ist. Ja. Was darf der Bund eigentlich noch machen? Der Bund darf nur noch Geld zahlen, sonst nichts mehr. Naja, egal. Gut, sind wir wieder bei einem anderen Thema. Vielleicht gibt es ja hier mal irgendwann eine Verordnung EU-weit und dann können die Länder auch nichts mehr machen. Ah, ha, ha, ha, so wäre das. Ja, genau. Facebook und Apple haben immer noch Probleme mit dem Cloud-Gaming. Ach was, wer hat's gesagt? Ja, genau, nicht die Schweizer, sondern Rio hat's gesagt, ja. Dass es eben mit den Cloud-Gaming-Systemen Probleme geben wird. Es war eine Illusion zu glauben, dass hier die Firmen einfach anfangen können, was auf den Markt zu schmeißen und die Leute das nutzen. Da gibt es so viele Probleme zu überwinden. die eben Firmen, die hauptsächlich im Silicon Valley ansässig sind, eben gar nicht erkennen können. Auch Google Stadia. Ich meine, Leute, stellt euch das mal vor, Google Stadia. Weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das ist noch eine super Mini-Nische. Guckt euch mal das an, was Cloud Gaming alles anbietet. Da gibt's Dienste, die sind, die haben zig Spiele kostenlos, okay? Kostenlos. Ihr könnt euch anmelden zum Cloud Gaming Dienst und könnt kostenlos Top Games spielen, okay? Und wenn ihr dann mal guckt, die PlayStation 5, ja, kostet in der kleinen Version 399, also in der Digital Edition, und in der mit Laufwerk 499. Und dort wurden Millionen von Konsolen in der Vorbestellung verkauft, noch bevor die auf dem Markt sind. Ja. Mit solchen Zahlen können andere Dienste nur träumen. Google, Cloud Gaming Plattformen. Selbst die, die die Sachen kostenlos anbieten. Also anscheinend ist für die Leute kostenlos noch zu teuer, wenn es um Cloud Gaming geht. Ja. Und die Probleme sind vielfältig. Die einen haben keinen vernünftigen Internetanschluss. Ja. Die anderen haben zwar einen schönen Internetanschluss, aber die Latenzzeiten sind zu hoch. Dann sind natürlich die anderen Leute, die skeptisch sind da und sagen, nee, ich will ja keine Games haben irgendwo, ich will die ja besitzen, wobei das natürlich eine Illusion ist, wenn ihr euch die Vertragslizenzen durchlest, besitzt ihr niemals ein Spiel. Ihr habt das Spiel nicht im Besitz, ja, ihr habt eine Nutzungslizenz erhalten. So ist das. Die kann übrigens auch wieder widerrufen werden, ja, theoretisch zumindest. So viele Faktoren kommen da zusammen, dass eben die Leute immer noch skeptisch sind und diese Cloud-Gaming-Dienste absolute Nischendienste sind. Und das war frappierend für mich wieder zu sehen, wie groß die Unterschiede sind. Eine 400-Euro-Konsole verkauft sich so gut, so viele Menschen wollen die haben, Wahnsinn. Und die Cloud-Dienste werden nicht genutzt, obwohl da viele kostenlose Angebote existieren. Wow, das haut mich um. Ne? Aber wie gesagt, das sind halt Probleme, die haben das unterschätzt sozusagen. Verbindungsprobleme, Internetprobleme. Es ist halt nicht überall Silicon Valley. Ja, man kann nicht überall das einfach so schön machen. Ja, ganz interessant, war mir wieder ins Bewusstsein gerufen worden. Ja, also so mit dem Videotelefon über WLAN beispielsweise. Ja, ist lustig. Da habe ich erzählt bekommen, ja klar, ne, wenn zum Beispiel Fritzbox, ne, automatischer Kanalsuche, stellt es auf dem Kanal 5 GHz, so, dann ist es der falsche Kanal ausgewählt, Flugzeug fliegt drüber. Und die Fritzbox schaltet den Kanal ab. Wupp. Ende erstmal mit dem Videochat, ne? Zack. So sieht's aus. Das sind lauter solche Sachen, ja, die man eben nicht bedenkt. Stellt euch mal vor, ihr spielt gerade, ihr zockt gerade, ja, mit eurem super fast Internet, Wi-Fi, ja, so, und dann, zack, fliegt ein Flugzeug drüber und ihr könnt mal wieder nicht spielen. Ne? Super. Da weiß ich eben nicht so genau, ob das denen, die sich solche Sachen ausdenken, da nicht daran denken, wie da Gamer auch darauf reagieren können. Ja? Also, naja. Da hocken die ein und holen sich den schnellsten Monitor, die schnellste Tastatur, dass ja jede Millisekunde eingespart werden kann. Ja? Dann hat man schon eine höhere Latenzzeiten, da passiert sowas. Ja, das hat dann mit Gaming nichts mehr zu tun. Das ist dann höchstens noch so Casual Gaming, was man dann eben mitmachen kann. Und da ist dann auch wiederum die Zielgruppe verfehlt. Casual Gamer, die hocken am Smartphone und die brauchen keinen Cloud Gaming Dienst mit den Top Games, sondern die föhnen sich, was weiß ich, hier dieses Same Game Dinger da rein, ja, wo man so ein paar Diamanten in die richtige Reihenfolge bringt, das war's. Ja. Ja, ja, so ist das halt. Nun ja, wie auch immer. Jedenfalls hier ist das, gibt es jetzt große Probleme. Facebook und Apple kommen nicht vom Fleck. Google Stadia ist zwar noch am besten weggekommen, aber die hängen jetzt auch in der Luft, weit, weit hinter den Zahlen, die sie erwartet haben und sogar weit hinter den Zahlen, die ich mit meiner großen Skepsis erwartet habe. Niemand, den ich persönlich kenne, nutzt Google Stadia oder irgendeinen anderen Cloud-Gaming-Dienst. Das ist bedenklich. Ja. Und noch bedenklicher ist es, wenn ich sowas nicht benutze, obwohl ich zum Beispiel auf der PS4 durchaus die Möglichkeit hätte, denn auch Sony hat ja einen Cloud-Gaming-Dienst und zwar schon geraume Zeit und der funktioniert sogar ganz gut. Ja. Und da kann man auch viele, viele Top-Games kostenlos zocken. Ja, aber kostenlos ist da eben auch wieder, ne, in Anführungszeichen, denn 9,95 im Monat und das ist es mir nicht wert. Ja, und das seht ihr genau, wie selbst ich als Hardcore-Zocker, als Cloud-Befürworter, als Technologiefanatiker, als Mensch, der einen Internetanschluss hat, der durchaus performant genug ist, ja, um zu zocken, dass ich da keinen Drang dazu habe, das zu machen. Und das heißt im Prinzip, dass das Ding zum Scheitern verurteilt ist, wenn selbst ich die Zielgruppe überhaupt das nicht als beachtenswert findet. Könnt ihr euch vorstellen, was bei den, in Anführungszeichen, Normalos, ja, dieser Dienst bedeutet. Nix. Nicht existent. Nada. Ich glaube, die wissen auch nicht mehr was davon, dass es den gibt. So ist es. Nun gut, dunkle Wolken über den Cloud-Gaming-Plattformen. Ja, mal sehen, ob Amazon, die wollen ja jetzt auch einsteigen das, in dieses Business, ob die das anders machen, ob die das besser machen können, ob die eine neue Idee haben, wie die Leute ihre lahmen Internetanschlüsse doch noch zum Spielen nutzen können. Mal gucken. Tja, so, dann sind wir mal mit den Themen schon durch. In der Community war nichts mehr. Ich bin leider, lieber Mensch, nicht dazu gekommen, diese Woche danach zu gucken. Hat auch sich keiner in der Community gemeldet. Ich glaube, die Leute haben momentan einfach keinen Bock so drauf. Ja? Also, kannst du verstehen. aber ja. Also wie gesagt, ich bin nicht dazu gekommen. Ich versuche es nächste Woche, aber ich kann es wirklich nicht versprechen. Ich kann meine Gedanken momentan nicht konzentrieren und ja, morgen, ne, ist US-Wahl, da bin ich sowieso out of order, obwohl es mich ja nicht interessieren soll. Ich habe heute gerade getwittert, sehr lange mal wieder, ne, so eigentlich sollte so ein Sack Reis, der in China umfällt, für die Welt viel interessanter sein als die US-Wahlen, weil dort wird nämlich nur für 4,25% der Weltbevölkerung ein Präsident gewählt. Das sollte mich überhaupt nicht interessieren. Fakt ist aber halt, dass dann diese 4,25% die ganze Welt mitbestimmen. Ja, wir haben ja keine Chance, den Herrscher der Welt zu wählen. Das dürfen nur diese 4,25% Auserwählten, ja, der Menschheit offenbar. Und ja, deswegen müssen wir dann uns trotzdem gespannt abends an den Fernseher klemmen und schwitzend sehen, was die Leute dort machen, ob sie noch bei Verstand sind, ob sie sich zusammengerissen haben oder wer da drankommt, ne? Ich habe es ja schon in der Woche sich gesagt, jetzt haben wir, die Leute dort haben eine tolle Auswahl. Ne? Ja, also, ich habe es in der Rios Woche, das reicht dort, wenn ich es dort sage. Gut, App der Woche. Da habe ich diesmal eine kleine ein kleines Tool entdeckt, vollkommen Open Source, was mich besonders beeindruckt hat, denn mit Comphone kann man kleine Multimedia digitale Stories erstellen, erzählen, teilen und auch erleben. Und das finde ich sehr, sehr schön, denn bisher gibt es sowas eigentlich nur von großen Firmen wie eben Google, die in ihrer Software solche Möglichkeiten einbauen. Das geht hier aber auch jetzt mit diesem Comphone. Das gibt es bei F-Droid, im F-Droid Store vollkommen kostenlos und auch ohne Google Services. Cool. Und dort kann man dann zum Beispiel Fotos, Audiodateien, Texte und so weiter zusammen machen, ja, zusammen laden, ja, und dann eben entsprechend als Datei abspeichern, als Video abspeichern und das dann auch teilen an andere Leute, so dass man dann eben ein wunderschönes Multimedia-Tool hat, das ganz einfach und schnell auch funktioniert und eben keine Spy-Software sozusagen installiert hat. Das Ganze ist, wie gesagt, als Open-Source-Projekt verfügbar auf GitHub und dort gibt es eben den Quellcode. Ja, die Einfachheit von dieser Software hat mich überrascht für eine Open-Source-Software, das muss ich ganz ehrlich sagen, denn ihr kennt das vielleicht, das Problem, ja, dass manche eben nicht so weit denken, dass es auch für normale Menschen sein soll. Aber hier muss ich sagen, glaube ich, ist diese Hürde durchaus noch zu nehmen für die normalen Menschen. Das geht ganz, ganz einfach und schon kann man eben ein schönes Multimedia, Filmchen erstellen oder ähnliches. Mit jede Menge Funktionen, die da zur Verfügung stehen. Und deswegen macht es dann auch eben so viel Spaß. Ja, also alle möglichen Media Frames reinhauen, ja, Images, Fotos, Video, Musiktracks, Text, ja. Und so weiter und so weiter. Und dann kann man die schön zusammenstellen, teilweise automatisiert, teilweise gesteuert. Wunderbar. Und hat alles drin, was man braucht. Ja, auch man kann es sogar nutzen als Foto-Tagebuch, ja, mit Notizen und so weiter. Oder als Audio-Recorder, als einfacher. Ja, und so weiter und so weiter. Coole Sache. Also universell nutzbar, meiner Meinung nach. Und deswegen war da die Entscheidung recht einfach. Kostenlos, keine Werbung, keine Lootboxen, ja, keine In-App-Purchases, einfach nur eine Open-Source-Free-Software, Comphone für solche Sachen zu erstellen. Und im Multimedia-Bereich ist das immer noch eine kleine Rarität, dass es das eben so einfach und so schnell gibt. Comphone im F-Droid-Store, Links findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Shownotes, ja, in eurem Netcast-Podcast-Player. Dort müsst ihr irgendwo den Begleittext finden. Dort findet ihr die Links und auch Links zu den behandelten Themen. Und genau, ja. Und dann könnt ihr dort alles loswerden. Ja. Dann sind wir eigentlich soweit durch. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.